Selektives Hörverstehen, Teil 2. Beispiel. Ja, hallo, hier ist Ulrike. Mensch, Ulrike, wo bleibst du denn? Hast du vergessen, dass wir ins Kino wollen? Es ist schon 7:30. Ja, ich weiß. Ich bin gerade erst angekommen. Ich stehe hier noch am Bahnhof. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin auch ziemlich müde. Ich glaube, ich fahre sofort nach Hause. Ach was, der Film ist so toll. Den willst du doch schon lange sehen. Du nimmst jetzt den Bus Nummer 3 zum Herderplatz. Ich kaufe die Eintrittskarten und wir treffen uns vor dem Astoria-Kino. Ich warte da vor der Kasse auf dich, okay? Ja, gut. Da kommt der Bus. Bis gleich.